Wir waren angekommen beim 121. Kapitel, und zwar auf der Seite 171. 171, 121 Kapitel, Thermum. Da waren wir stehen geblieben, beziehungsweise das ist jetzt ein neues Thema und ein neues Unterthema. Ihr wisst, es gibt 11 Themen in der Reinheit, und eins davon ist dieses. Und das ist der Hadith Nummer 317. Da machen wir weiter. Ich lese vor, Bismillah. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte Usaid ibn Hudayr und ein paar Leute los, um nach einer Halskette zu suchen, die Aisha radiallahu anha verloren hat. Als die Zeit für das Salah eintraf, beteten sie ohne Wudu. Dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählten ihm dies. Daraufhin wurde die Ayah in Bezug auf Tayammum herabgesandt. Ibn Nufail fügte hinzu, Usaid ibn Hudayr sagte dann zu ihr, Allah erbarme dich deiner, jedes Mal, wenn dir etwas geschieht, was du nicht magst, gewährt Allah den Muslimen und dir eine Erleichterung. Dieser Hadith ist ein Ausschnitt aus einer längeren Version, und erteilt uns den Offenbarungsgrund über den Vers im Koran Karim. Entweder in Surat al-Nisa oder in Surat al-Ma'idah gibt es jeweils einen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht über den sogenannten Thermum. Erstmal, worüber reden wir überhaupt? Wir reden über die sogenannte Ersatzreinigung. Das Wort Thermum kommt vom arabischen Verb Tayammama, was bedeutet beabsichtigen, etwas beabsichtigen. Aber das ist die sprachliche Bedeutung. Die Wirklichkeit davon ist, dass man sich auf bestimmte Art und Weise mit dem guten, reinen Erdboden reinigt, als Ersatz für den Wudu oder den Russ. Als Ersatz für den Wudu oder den Russ. Wie das geht und die Details davon ist für uns jetzt nicht relevant. Wir interessieren uns jetzt bei dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam für verschiedene Dinge. Erstens einmal, worum ging es? Es ging darum, und das wollen wir uns jetzt vergegenwärtigen. Der Prophet alaihi wasallam war mit seinen Gefährten auf einer Reise. Und auf dieser Reise geschah es, dass sie kein Wasser hatten, um die Gebetswaschung durchzuführen. Es gab auch noch nicht die sogenannte Ersatzwaschung. Den Thermum gab es noch nicht zu dieser Begebenheit. Das heißt, und das ist entscheidend, das heißt, wir haben die Situation, dass wir beten wollen und uns gar nicht reinigen können. Haltet das im Hinterkopf, denn stellt euch vor, auch in der heutigen Zeit geschieht es, dass du beten willst und du dich nicht reinigen kannst. Aus welchen Gründen auch immer, es könnte ja sein, Gott bewahre, ein Beispiel davon ist jemand, der gefangen ist, in Ketten gelegt ist. Er kann sich weder waschen mit Wasser, noch kann er die Ersatzreinigung durchführen. Oder wenn er, ja, wo auch immer ist, wo eben kein reiner Erdboden, guter reiner Erdboden vorhanden ist. Und damit meinen wir alles, was an Erde und Sand und Steinen natürlicherweise auf der Erdoberfläche liegt. Egal, ob es Staub hat oder kein Staub hat, nach der richtigen Ansicht unter den Gelehrten, rahimahullah. Das bedeutet, diese Situation, auf Arabisch nennt das die Gelehrten Faqid al-Tahurain, die nennen das jemand, der keine Möglichkeit hat, sich weder nach der einen noch der anderen Methode zu reinigen. Die Gelehrten, die sagen, die Gelehrten sind unterschiedliche Ansichten, was man macht, wenn man sich nicht reinigen kann. Die erste Gruppe sagt, man betet, ohne sich zu reinigen. Die zweite Gruppe sagt, man wartet, bis man die Möglichkeit hat, sich zu reinigen, und dann holt man sein Gebet nach. Eine dritte Gruppe von Gelehrten sagt, das Gebet entfällt. Du betest gar nicht. Okay? Und jede dieser, es gibt noch andere Ansichten, aber jede Ansichten hat seinen Beweis. Entscheidend ist für uns, diejenigen, die gesagt haben, man betet auch ohne sich zu reinigen. Natürlich, die anderen, wie antworten sie, die sagen natürlich, wie kannst du beten, um dich zu reinigen, wodurch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Schlüssel zum Gebet ist die Reinigung. Miftahu s-salah at-tuhur. Okay? Die sagen, du hast diese Bedingung gar nicht erfüllt, also kann dein Gebet gar nicht gültig sein. Dann antworten sie und sagen, in diesem Hadith haben die Sahaba auch gebetet, ohne sich zu reinigen. Dann wenden sie ein und sagen, stopp, damals gab es den Tayammum noch nicht. Heute gibt es ihn aber. Darauf antworten sie wieder und sagen, das tut nicht zur Sache. Genauso wie sie damals keine Möglichkeiten hatten, sich zu reinigen, gibt es heutzutage, reden ja über den Fall, dass man sich gar nicht reinigen kann, richtig? Genauso heute, auch wenn es eine Ersatzreinigung gibt, ich rede aber in dem Fall, wo ich die Ersatzreinigung auch nicht anwenden kann. Also kann ich mich sehr wohl auf diesen Fall wiederum beziehen. Versteht ihr? Und deswegen, wenn ihr dann im Fiqh nachschaut, heißt es dann, die richtige Ansicht ist, dass man betet, auch wenn man sich nicht reinigen kann. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil dieser Hadith trifft, das kann heutzutage nicht mehr passieren, genau dasselbe, was hier passiert ist. Das kann nicht mehr passieren, weil den Tayammum, den gibt es jetzt. Ja. Aber uns geht es ja nicht darum, um den Tayammum. Uns geht es um den Fall, dass man sich nicht reinigen kann, weder noch. Also ihr seht, das ist nicht genau die gleiche Situation, aber man beruft sich darauf, man beruft sich auf die gleiche Beweisführung, weil Sinn und Zweck ist es nicht, dass man kein Wudu machen kann, sondern Sinn und Zweck in dem Hadith ist es, die konnten zwar kein Wudu, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie sich gar nicht reinigen konnten. Das ist die Behauptung, die wir aufstellen und uns deswegen auf diesen Hadith berufen. Wie dem auch sei, dieser Hadith beinhaltet noch viele andere Vorteile. Es ist ein Hinweis darauf, dass ein Mensch nicht nur im Notfall sich in eine Situation begeben darf, in der er den Tayammum anwenden muss. Man könnte ja meinen, Tayammum ist eine Ausnahmeregel, nur für den Notfall. Also die Frage ist, darf ich mich überhaupt in eine Situation begeben, in der ich kein Wasser habe und dann kein Wudu verrichten kann? Darf ich zum Beispiel irgendwo hinreisen, wo ich weiß, dort gibt es kein Wasser und ich nehme auch gar kein Wasser mit? Versteht ihr? Oder bin ich verpflichtet, Wasser mitzunehmen, um dort? Okay, das ist die Fragestellung. Und dieser Hadith weist darauf hin, ich bin nicht verpflichtet, mich vorher darauf vorzubereiten, dass ich Wasser haben werde. Warum? Weil die Scharia sagt, wenn ich kein Wasser habe, gucke ich nach dem guten, reinen Erdboden, das sei Taib, und reinige ich mich. Das ist in der heutigen Zeit, in der Situation, in der wir leben, kommt das vielleicht selten vor. Aber nicht vergessen, es gibt auch kranke Menschen, die sich nicht reinigen können. Und da greift die Regel, ob ich kein Wasser habe oder ob ich es habe und nicht benutzen kann, ist Jacke wie Hose. Gehupst wie gesprungen. Kennt ihr das Sprichwort? Also ist vollkommen gleichgültig. Okay? Weil es gibt eine andere Überlieferung von das will mich nicht festlegen, einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der, wenn er aus der Stadt hinausging, er hat den Propheten gefragt, einem Hadith, er geht mit seiner Ehefrau in seinen, heute würde man vielleicht sagen, Schäbergarten oder so, ja, er geht hinaus in seine Gartenanlage, die er hat, außerhalb der Stadt. Er sagt, wenn ich dort bin, geschieht es, dass ich Junub werde. Was soll ich machen? Und dann hat er ihm erlaubt, dass er den Tayammum vollzieht. Ja. Und das Junub werden, das ist eine Aktion, die er selbst bewirkt, die er selbst macht. Ja. Obwohl er weiß, dass er kein Wasser hat. Trotzdem ist es nicht ihm verboten, Junub zu werden oder dann im Anschluss dann nicht verboten, den Tayammum durchzuführen. Also ich hoffe, die Sache ist diesbezüglich klar geworden. Das und weiter riesig schöner Vorteil aus diesem edlen Hadith des Propheten a.s.w. und zwar, dass die Leute gebetet haben, das heißt, als die Zeit für das Salah eintraf, beteten sie ohne Wudu. Und dann heißt es, dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was heißt das? Das bedeutet, sie haben Ijtihad gemacht. Sie haben sich überlegt, was sollen wir machen? Haben sich Mühe gegeben, sind zu einem Ergebnis gekommen und haben das umgesetzt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dadurch, dass der Prophet a.s.w. das mitbekommen hat und ihre Handlung nicht für falsch erklärt hat, sogar Allah azza wa jal die Aya im Koran herabgesandt hat als Lösung und ihnen nicht gesagt hat, ihr müsst eure Gebete wiederholen oder ihr habt falsch gehandelt oder ähnliches, weist es darauf hin, dass ihr Ijtihad richtig war. Und da gibt es auch die berühmte Fragestellung, hat der Prophet selbst, a.s.w., auch manchmal, wenn er kein Urteil hatte, keine Offenbarung hatte in einer Sache, Ijtihad gemacht? Die Antwort war auf jeden Fall ja. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Und ein Beispiel dafür ist aus Surat al-Mujadila, in der der Prophet, a.s.w., gefragt worden ist nach dem Rückenschwur, sogenannten Rückenschwur, dem Zihar. Und dann hat er eine Antwort gegeben, gemäß dem, was er zu diesem Zeitpunkt an Wissen gehabt hat. Und dann hat Allah Azza wa Jal Verse aus dem Koran offenbart und die richtige Sühneleistung für diesen Fall ihm mitgeteilt, und dass es eben keine Form der Scheidung ist. Tamam? Dazu könnte ich mal den Tafsir dazu anhören, inshallah ta'ala. Wie dem auch sei, also das alles ist von höchster Bedeutung. Ich habe das vorhin das Beispiel erwähnt, wegen der Halskette. Nach einer Halskette zu suchen, ist eine weltliche Angelegenheit. Und ob diese jetzt gefunden wird, nicht gefunden wird, dass man deswegen sein Gebet aufs Spiel setzt. Sie haben trotzdem, die haben gebetet, ohne sich vorzureinigen. Und das alles, also das nach der Halskette zu suchen, war also kein, war also nichts, wie sagt man, Verwerfliches. Ja? Das war für die nicht, es war nicht jetzt dazu verpönt, dass, wie könnt ihr etwas, einer weltlichen Sache hinterherlaufen und dafür euer Gebet aufs Spiel setzen, sage ich mal. Ja? Das war nicht der Fall. Weil zur Religion gehört es auch, dass man sein Vermögen bewahrt. Dass man sein Vermögen nicht einfach verscheuert, verschwendet. Dass man sein Vermögen beschützt. Möchte es hergeben, dann gebe ich das freiwillig, schenke ich das als Sadaqa. Aber nicht, indem ich einfach verschwenderisch umgehe, es loswerde oder mich bestehlen lasse oder mich betrügen lasse. Naja, dann sagte der Sahabi Usaid radiallahu ta'ala anhu, möge Allah dich erbarmen, er redet zu Aisha radiallahu anhu, möge Allah dich erbarmen, jedes Mal, wenn dir etwas geschieht, was du nicht magst, gewährt Allah den Muslimen und dir eine Erleichterung. Und das ist der Segen, die Baraka, die wir haben mit den Menschen, die Allah tabaraka ta'ala nahe stehen. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die Allah Azza wa Jalla nahe stehen, erfährst du immer Erleichterung. Weil die Erleichterung ist von zweierlei Art. Entweder Erleichterung, also die ist die Erleichterung, die wir mögen, tamam? Ist zwar entweder Erleichterung in diesem Leben und im nächsten, oder Erleichterung nur im nächsten Leben. Und deswegen, wenn der Gelehrte dir sagt, das ist erlaubt, dann erleichtert er dir das Leben. Wenn er dir sagt, das ist verboten, dann erleichtert er dir dein Jenseits. Und er will dich später schützen, für später, für das Leben nach dem Tod. Und derjenige Mensch, der dir in diesem Leben sagt, das ist verboten, das ist erlaubt, kannst du euch machen, ist kein Problem. Er macht dir das Leben leicht, aber macht dir das Jenseits schwer. Und natürlich gehört das zu den großen Errungenschaften und zu den großen Segnungen und zu den großen Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber der Ehefrau Aisha radiallahu anha, dass Allah tabaraka wa ta'ala wegen ihr den Muslimen etwas erleichtert hat. Ja, und dann gibt es mehrere Beispiele aus der Sunna dafür, dass Menschen so segensreich waren. Denn was heißt Segen letztendlich? Was heißt Baraka letztendlich? Dass das Gute bewahrt wird und vermehrt wird. Dass, wenn du sagst, oh Allah, segne diese Sache, dann meinst du, dass das Gute, was darin bewahrt wird, und noch, das Bewahren an sich ist schon ein Segen. Ja? Weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wenn du heute 5-mal gebetet hast, dass du morgen nochmal 5-mal beten wirst. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen bedarf es Dank. Allah sagte, wa la in shakartum la azidannakum. Das heißt, wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Aber dieses noch mehr geben bedeutet nicht unbedingt, dass du statt 5-mal 6-mal betest. Nein, auch schon das 5-malige Beten morgen ist wieder mehr. Weil du wieder 50-fach belohnt wirst dafür. طيب, das sind wir den nächsten. Ammar ibn Yasir erzählte, dass sie für das Fajr-Salah den Masch mit der Erde vollzogen, während sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Sie schlugen mit den Händen auf den Erdboden und strichen dann einmal über ihre Gesichter. Dann schlugen sie noch einmal auf den Erdboden und strichen über ihre ganzen Hände und mit den Handflächen bis zu den Schultern und Achseln. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, von Ammar radiallahu ta'ala anhu, beschreibt uns die Art, eine der überlieferten Arten und Weisen, wie der Tayammum vollzogen wird. Ammar ibn Yasir sagte, dass sie für das Fajr-Salah den Masch mit der Erde vollzogen. Auf Arabisch As-Sa'id von Sa'ada, das heißt hochsteigen, und Sa'id ist alles, was oben liegt. Deswegen sagt man der Erdboden. Der Erdboden. Und sie haben den Masch gemacht. Das heißt, was meinen sie mit Masch hier? Mein Tayammum. Mein Tayammum, weil Masaha auf Arabisch heißt streichen. Und worauf streicht man? Es kann sein, man streicht auf sein Kopftuch, auf seinen Turban, auf einen Verband, auf einen Gips, auf Socken oder eben, wie in diesem Fall, dass man den Tayammum vollzieht, weil beim Tayammum streicht man über Gesicht und Hände. Sie schlugen mit den Händen auf den Erdboden. Dieses Schlagen mit den Händen auf den Erdboden, man sagt, eine der Weisheiten dahinter ist, dass man dadurch, durch das Aufwirbeln des Staubes, es schafft, dass eben der Staub überall hingelangt. Überall hingelangt. Wallahu a'lam. Eine andere Weisheit kann auch sein, dass man dadurch nicht, falls es irgendwelche Gefahren gibt, dass man sie vertreibt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Bei Ibadat kann es Weisheiten geben, die ein schöner Nebeneffekt sind, aber nicht jedes Mal auch zutreffen müssen. Ja, letztendlich machen wir es auf die vorgeschriebene Art und Weise und strichen dann einmal über ihre Gesichter. Und natürlich darf man auch den Staub aus den Händen wegblasen. Also ich muss nicht mit dem Sand ins Gesicht gehen, sondern ich schlage mit den Händen auf den Erdboden und puste dann das weg und danach streiche ich über mein Gesicht. Dann schlugen sie noch einmal auf den Erdboden und strichen über ihre ganzen Hände. Und mit den Handflächen bis zu den Schultern und Achseln. Das ist eine überlieferte Version. Und wir werden am Ende sehen, dass es mehrere überlieferte Versionen gibt. Und dass es ausreicht, die ganze Hand einzureiben. Die Hand bis zum Handgelenk. Ja. Und das ist eine Sache, also im Arabischen, dass man das versteht, das Wort Yed im Arabischen beginnt ab den Fingerspitzen und endet bei der Schulter. Das alles nennt man Yed. Ja, das alles nennt man Yed. Und das nennt man Kaf. Wenn man sagt Kaf, dann nennt man nur bis dahin. Aber wenn man sagt Yed, dann kann es sein, dass man das meint, wie zum Beispiel im Tayammum. Es kann aber auch sein, dass man das bis zum Ellbogen meint, wie beim Wudu. Okay. Und es kann auch sein, dass man bis zu der Schulter meint, sprachlich gesehen. Ja? Also das ist ein deswegen, das ist immer so die Gefahr halt, wenn du ein Hadith in einer übersetzten Sprache anschaust, dann übersetze ich es dir jetzt, wie ich es verstanden habe. Weil ich könnte dir sagen, er strich von der Hand bis zu den Ellbogen, wäre richtig sprachlich. Er strich bis zur Hand bis zum Ellbogen, richtig sprachlich. Er strich nur über seine Hand, richtig sprachlich. Ich habe nicht falsch übersetzt. Aber die Frage ist, was ist gemeint? Und deswegen brauchen wir bei den religiösen Texten auch eine islamische Revision, eine islamische Korrektur, islamisches Lektorat. Es reicht nicht nur, wenn jemand, auch mit Übersetzung des Koran Karim, also es reicht nicht aus, wenn jemand gut übersetzen kann, sondern muss auch islamisches Hintergrundwissen haben. Ja, wegen solchen Sachen gibt es viele Beispiele dafür. Letztendlich schlägt man dann mit den Innenflächen auf den guten reinen Erdboden, pustet dann den Staub weg, reibt sich damit Gesicht und seine Hände ein, die durch übrig gebliebenen Oberflächen gleich sehen wir. In dieser Version heißt es, die Muslime schlugen dann mit ihren Händen auf die Erde und nahmen nichts von der Erde auf. Ja? Nicht, dass jemand denkt, man nehme Erde und reibt sich damit ein, so wie man Wasser nimmt, um seine Hände zu waschen. Nein. Also das ist ein rein religiöser Akt, dass man darauf schlägt, weil du könntest es auch richtigerweise mit Stein machen. Mit einem Steinfelsen, mit einem Berg. Also du schlägst dann so einmal drauf und da bleibt nichts davon übrig. Und deswegen, es geht nicht um darum, dass man die Hände einreibt mit dem Sand an sich. Dann erzählte der Überlieferer Suleiman ibn Dawud in etwa dasselbe, aber erwähnte nichts von den Schultern und Achseln. Ibn al-Layth, Abdul Malik ibn Shu'aib, sagte bis über die Ellbogen. Seht ihr? Deswegen, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man nicht aus einem Hadith alleine eine Schlussfolgerung machen darf, weil der gleiche Hadith von anderen Überlieferern redet nichts von Schultern und Achseln. Gar nicht. Nur von den Händen sozusagen. Ja? Das heißt also, als wäre der Überlieferer der gewesen, der das so interpretiert, so verstanden hat. Deswegen muss man aufpassen. Deswegen der Fiqh-Gelehrte, wir machen keinen Fiqh-Unterricht. Ich sage nur, deswegen der Fiqh-Gelehrte sagt, ich muss alle Hadithe betrachten. Ich kann nicht nur ein Hadith schauen. Hier steht eindeutig, könnte jemand sagen, hier, Hadith ist sahih. Und er hat gestrichen bis zu den Schultern, bis zu den Achseln. Ja? Richtig, aber wenn die gleiche Version des Hadithes in anderen Versionen vorkommt, dann brauchen wir noch Fingerspitzengefühl zu schauen, was es wirklich verlangt und was ist vielleicht Vollkommenheit. Ja. Ammar ibn Yasir berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Awwalat al-Jaysh Rast machte, also in einer Ortschaft. Aisha war mit ihm zusammen. Dann öffnete sich ihre Halskette aus Jaz' Zafar. Ja, das ist eine Ortschaft, also. Daher ist die Halskette. Die Leute wurden alle bis zum Einbruch der Morgendämmerung aufgehalten, weil sie die Kette finden wollten. Mashallah, siehst du, alle haben sich eingesetzt für ihre Mutter, Glaubensschwester, weil sie etwas verloren hat, was ihr wertvoll war. Abu Bakr radiallahu anhu, ihr Vater, wurde dann zornig auf sie und sprach, du hältst die Leute auf. Du hältst die Leute auf, wo sie doch kein Wasser bei sich haben. Alles wegen der Halskette. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Vater yani, in Bedrängnis deswegen gerät. Daraufhin sandte Allah, der Erhabene, auf seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die Erlaubnis herab, sich mit gutem Erdboden zu reinigen. Danach pflegten die Muslime zusammen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einmal mit den Händen auf den Boden zu schlagen. Dann hoben sie ihre Hände, ohne etwas von der Erde aufzunehmen. Sie strichen sich über das Gesicht und über ihre Hände bis zu den Schultern und mit den Handflächen bis zu den Achseln. Der Überlieferer Ibn Yahya fügte in seiner Überlieferung zu, Ibn Hishab al-Zuhri sagte, die Leute halten sich aber nicht an diese Überlieferung. Also, aus dieser Überlieferung entnehmen wir, diesen Grundsatz, den Allah tabarak ta'ala im Koran gesagt hat, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُ خَيْرٌ لَكُمْ. Manchmal verabscheut ihr eine Sache, wobei sie doch besser für euch ist. Aber ich denke mal, Abu Bakr radiallahu anhu hat so reagiert, wie jeder andere wohl auch reagieren würde, wenn er sich schämt, wenn er sich für andere fremd schämt und in diesem Fall für seine eigene Tochter. Aber in diesem Fall war das am Ende etwas Gutes. Und Allah Azza wa Jal, und das ist, was wir daraus lernen wollen, Allah Tabaraka Ta'ala unterstützt seine Awliya. Allah Azza wa Jal verteidigt die gläubigen Menschen und hilft sie aus der Bedrängnis heraus. Ob das durch einen Vers ist, den er herabgesandt hat wie damals, oder indem er ihnen einen Ausweg ermöglicht, mit dem sie nicht gerechnet haben, aber Allah tabaraka ta'ala hilft den Gläubigen. Allah sagt, Allahu waliyul ladhina amanu. Allah ist der Schutzherr, Allah ist der Verteidiger, Allah ist der Beschützer, Allah ist der Unterstützer derjenigen, die glauben. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, was euch aufgefallen ist, das einmalige Schlagen auf den Erdboden statt zweimal. Und wie Ibn Zuhri sagte, rahimahullah ta'ala, die Leute halten sich nicht an diese Überlieferung. Er will damit sagen, dass sie wohl Aussagen beinhaltet, die anderen Überlieferungen, die authentischer sind, widersprechen. Und ich habe euch schon auf die Sache mit den Schultern und mit den Achseln hingewiesen. Abu Dawud sagte, Ibn Ishaq überlieferte dies auch über Ibn Abbas. Und er erwähnte das zweimalige Schlagen ebenso wie Yunus. Ma'mar überliefert über Az-Zuhri ebenfalls das zweimalige Schlagen. Malik sagte dasselbe über Zuhri, über Ubaidullah ibn Abdullah, über seinen Vater, über Ammar, radiallahu anhu. Ebenso sagte es Abu Uwais über Az-Zuhri. Ibn Uyayna war sich nicht sicher. Er sagte einmal Ubaidullah über seinen Vater oder Ubaidullah über Ibn Abbas. Und einmal sagte er über seinen Vater und einmal über Ibn Abbas. Ibn Uyaynas Überlieferungen sind diesbezüglich widersprüchlich und auch in Bezug darauf, ob er sie überhaupt von Az-Zuhri gehört hat. Niemand außer denen, die ich erwähnt habe, haben in diesem Hadith das zweimalige Schlagen erwähnt. Shaqiq berichtet, ich saß zwischen Abdullah und Abu Musa. Er meint wohl Abdullah ibn Mas'ud und Abu Musa al-Ash'ari. Möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Abu Musa sagte, O Abu Abdurrahman, das ist Abdullah ibn Mas'ud, okay? O Abu Abdurrahman, stell dir vor, jemand wird Junub und einen ganzen Monat lang findet er kein Wasser. Ist ihm dann erlaubt, den Tayammum zu vollziehen? Er sagte, nein, selbst wenn er einen ganzen Monat lang kein Wasser findet. Abu Musa sagte dann, was macht ihr dann mit der Aya aus Surat Al-Ma'idah? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu. Yani deine Fatwa widerspricht doch der Aussage Allahs. Da sagte Abdullah ibn Mas'ud, wenn dies den Leuten erlaubt wäre, würden sie sich schon wegen kaltem Wasser dem guten Erdboden zuwenden. Abu Musa sagte, bist du deswegen dieser Ansicht? Er sagte, ja. Er sagte Abu Musa, hast du nicht gehört, was Ammar zu Umar gesagt hat? Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte mich aufgrund einer Angelegenheit los. Ich wurde dann Junub und fand kein Wasser. da wälzte ich mich so im Sand, wie ein Tier dies tut. Danach ging ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählte ihm davon. Da sagte er, es hätte gereicht, wenn du Folgendes gemacht hättest. Er schlug dann mit seiner Hand auf den Boden und schüttelte sie ab. Dann rieb er seine rechte Hand mit seiner linken und seine linke mit seiner rechten. Hiernach rieb er sich sein Gesicht. Abdullah sagte dann, weißt du nicht, dass Umar sich von Ammars Aussage nicht überzeugen ließ? Also aus diesem Hadith sind wir, diese Sache war unter den Sahaba radiallahu ta'ala anhum umstritten, die Geschichte, ob man den Tayammum vollziehen darf und sich an die Ayah hält oder ob diese Ayah vielleicht Mansuch ist, also aufgehoben ist. Und jeder hat seine Argumente vorgebracht. Aber wir sehen, wie schön sie miteinander umgegangen sind. Ihre Meinungsverschiedenheit basierte jeweils auf ihren auf den Beweisen, die ihnen vorlagen. Und jeder Mensch handelt nach dem, wovon er überzeugt ist, ohne dem anderen deswegen vorzuwerfen, er würde einer falschen Ansicht folgen oder er wäre, Gott bewahre, ein Heuchler oder Gott bewahre, er würde die Religion Allahs ablehnen und so weiter und so fort, welche Vorwürfe auch immer man in diesem Zusammenhang hören könnte. Wenn wir uns das Gespräch noch einmal anschauen, sehen wir zusammengefasst, natürlich, liebe Geschwister, ist die richtige Ansicht zweifellos, dass der Tayammum Gültigkeit besitzt. Und dass die erwähnten Einwände sind, die aber im Vergleich zu den Argumenten für den Tayammum schwach sind. Warum sind sie schwach? Weil der Fiqh-Gelehrte priorisiert, das heißt, er legt die Reihenfolge der Wichtigkeit der Beweise von vornherein fest. Da kommt an allererster Stelle natürlich der Koran al-Karim oder der Ijma' und dann der Koran al-Karim und dann die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. Und selbstverständlich hat eine Aussage wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu Gewichtung grundsätzlich. Aber wenn die Aussage von Ammar radiallahu anhu oder die Aussage hier von Abu Musa radiallahu ta'ala anhu oder anderen bewiesen ist durch den Koran, dann ist ihre Aussage wieder höher gestellt als die Aussage jeder anderen. In diesem Hadith ist ein Hinweis darauf, dass die Reihenfolge beim Tayammum keine Voraussetzung ist. Und dass das, was wir vorhin beschrieben haben, dass man mit seinen Händen auf den guten reinen Erdboden schlägt, dann sich das Gesicht einreibt und dann die rechte und die linke Oberfläche der Hand reinigt, dass das ein Akt der Vollkommenheit ist. Weil was hat Ammar ibn Yasir gemacht? Er hat sich ganz in den Sand gewälzt. Also er hat alles. Also er hat mehr gemacht. Erstens, er hat mehr gemacht, als er eigentlich muss. Zweitens, er hat die Reihenfolge gar nicht eingehalten. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm nicht gesagt, dass sein Tayammum falsch sei. طيب. Nehmen wir noch die nächste Überlieferung, inshallah. Abdurrahman ibn Abza sagte, ich war bei Umar, als ein Mann zu ihm kam und sagte, manchmal befinden wir uns einen oder zwei Monate an einem Ort. Umar sagte, was mich angeht, so würde ich erst beten, wenn ich wieder Wasser finde. Jetzt habt ihr den Beweis für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, man betet gar nicht, bis man wieder Wasser hat. Beziehungsweise wieder Tayammum machen kann, wenn man gar keine Reinigungsmöglichkeiten hat. Das heißt, der Beweis ist was? Die Ansicht von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Umar ist einer der Khulafa. Und zweifellos einer von denen, von denen uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgefordert hat, dass wir seiner Sunna folgen sollen. Ja. Da sagte Ammar, O Führer der Gläubigen, also noch einmal, diese Überlieferung, die wir jetzt lesen, ist jetzt die Erklärung dessen, was wir vorhin gelesen haben. Weißt du nicht, dass Umar sich nicht von Ammars Aussage überzeugen ließ? Ja. Tayyib. Ammar sagte, O Führer der Gläubigen, erinnerst du dich nicht daran, als wir beide Kamele hüteten und Junub wurden? Ich hatte mich damals im Sand gewälzt, dann gingen wir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählten ihm davon. Da sagte er, es hätte gereicht, wenn du Folgendes gemacht hättest. Er schlug mit seinen beiden Händen auf den Boden und blies dann hinein. Dann strich er damit über sein Gesicht und über seine Hände bis zur Hälfte des Armes. Also bis dahin. Aber an der Stelle möchte ich sagen, bis zur Hälfte des Armes, tamam, wenn du sicher gehen willst, dass du einen Körperteil komplett gewaschen hast oder komplett eingerieben hast, dann machst du immer mehr, als du auch machen musst. Oder nicht? Und deswegen, es geht nicht darum, dass man bis zum Ellbogen das macht. Es geht darum, dass man sicher ist, dass man mehr macht, als dass man praktisch in den Unterarm hineingeht. Und wenn einer dann deswegen so macht und bis er zum Ellbogen geht, heißt es nicht, dass er das gemacht hat, weil bis dahin es gemacht werden muss, sondern einfach, weil er sicher gehen wollte, dass er mehr als nur die Hand gemacht. Oder weil er glaubt, dass es eben freiwillig Gutes sei. Naja, er sagt ihm, dann sagte Umar, Ammar, fürchte Allah. Da sagte Ammar, O Führer der Gläubigen, bei Allah, wenn du willst, werde ich diese Begebenheit niemals erwähnen. Umar sagte, nein, bei Allah, es sei dir überlassen, was du sagst. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sie beide den Tayammum vollzogen, beziehungsweise, Ammar hat den Tayammum vollzogen, wie es in der Überlieferung heißt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm quasi gesagt, das war richtig, aber besser wäre es gewesen, wenn du nur Hände und Gesicht eingerieben hättest. Und wir entnehmen, die Überlieferung ist hier praktisch, bis Ammar über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt noch eine zweite Überlieferungskette, bis Umar, bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber Umar hat es vergessen. Umar hat diese Begebenheit vergessen. Und deswegen, wie geht man damit um? Es ist ja nicht so, dass Umar gesagt hat, nein, ich war dabei, es war nicht so. Sondern Umar sagt, ich kann mich nicht mehr daran, fürchte Allah. Was erzählst du den Leuten? Du erzählst den Leuten, sie sollen beten, ohne Wudu zu benutzen? Die müssen warten, bis sie Wasser haben, dann beten. Versteht ihr? Und deswegen, die Gelehrten sagen, wie gehen wir damit um? Die Regel lautet ganz einfach, man hafidha hujja ala man lam yahfad. Das heißt, wer sich etwas gemerkt hat, hat ein Argument mehr als jemand, der sich etwas nicht gemerkt hat. Also ich kann nichts dafür, wenn ein anderer Mensch etwas vergessen hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass was ich mir gemerkt habe, falsch ist. Er kann sich nicht mehr erinnern, sagst du nicht. Gibt es einen Menschen, der nicht vergisst? Allah sagte, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Dein Herr vergisst nicht. Das war's. Alle anderen Menschen vergessen. Unser Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Hadith Sahih Muslim, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansan. Fa idha nasitu fadhakkiruni. Ich bin ein Mensch so wie ihr auch. Wenn ich vergesse, dann erinnert mich. Tamam? Insofern, es gibt keinen Menschen, der nicht vergisst. Aber wie viel man vergisst und wie gut man sich Sachen merken kann, da unterscheiden sich die Geister. Aber wenn ein Umar hat nicht gesagt, du lügst. Es war nicht so oder ähnliches, sondern er hat einfach nur gesagt, ich habe es vergessen. Ich kann mich an diese Begebenheit nicht mehr erinnern. Also ist die Aussage von Ammar radiallahu anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam stärker, ein stärkeres Argument, als sich auf die Ansicht von Umar zu verlassen. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Und er sagte zu ihm, weil Umar radiallahu anhu war der Führer der Gläubigen, der Khalifa, er sagte zu ihm, wenn du möchtest, werde ich diese Sache niemals erzählen. Ich höre und gehorche. Umar sagte, nein. Er sagte, nein. Du erzählst es weiter, aber du bist verantwortlich für das, was du sagst. Und dadurch hat er ihm die Redefreiheit gestattet, aber gleichzeitig ist mit der Freiheit immer Verantwortung verbunden. Das muss er wissen. Und Gott sei Dank hat Umar auch so reagiert, radiallahu anhu, denn hätte er nicht so reagiert, hätten wir ein riesiges Problem. Denn es hätte dazu geführt, dass Ammar das, was er vom Propheten weiß, sallallahu alaihi wasallam, hätte nicht weiter erzählen dürfen und für sich behalten müssen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Das heißt, niemals darf man einem Geschöpf gehorchen, wenn man dadurch gegenüber dem Schöpfer sündigt. Und Wissen geheim zu halten, gerade die Menschen, die das Wissen über die Quelle, alayhi salatu wasalam, überliefern, das ist eine Katastrophe. Wie soll das Wissen zu uns gelangen? Insofern hat er weise reagiert, weil er eben weiß, dass er ein Mensch ist wie jeder andere, auch Wallahu tabarak ta'ala a'la. Tayyib, wir nehmen die nächsten Überlieferungen noch dazu, weil die alle zusammengehören. In dieser Version sagte er sagte dann, O Ammar, es hätte gereicht, der Prophet Hassan, es hätte gereicht, wenn du Folgendes gemacht hättest, dann schlug er mit seinen beiden Händen und rieb darauf die eine Hand mit der anderen. Hiernach strich er über sein Gesicht und seine Arme bis zur Mitte der Unterarme. Jetzt wird's anders, ne? Bis zur Mitte der Unterarme. Aha, also anscheinend so, ne? Das ist der Vorteil, wenn man in der Sitzung ist, besser als wenn man sich das Audio anhört. Er kam nicht bis zu den Ellbogen. Ausdrücklich heißt es. Nächster Hadith. Ammar sagte in dieser Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, taban, wenn ich sage nächster Hadith, gemeint nächste Überlieferung, weil wenn es immer über Ammar geht, dann geht es immer als der gleiche Hadith. Ammar sagte in seiner Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es hätte dir ausgereicht, Folgendes zu tun. Dann schlug der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seiner Hand auf den Boden und blies hinein. Dann rieb er sich damit über sein Gesicht und seine beiden Hände. Der Überlieferer Salama war sich nicht sicher. Er sagte, ich weiß nicht, ob er bis zu den Ellbogen sagte. Er, Salama, meinte damit, oder nur die Hände. Dieselbe Begebenheit, allerdings mit anderem Isnad. Darin heißt es, dann blies er in seine Hand und strich damit über sein Gesicht und seine beiden Hände bis zu den Ellbogen oder bis zu den Armen. Shu'ba sagte, Salama sagte immer, die beiden Hände, das Gesicht und die Arme. Dann sagte Mansur zu ihm eines Tages, achte auf das, was du sagst. Niemand außer dir sagt etwas von den beiden Armen. Ja, das zeigt eben, die Überlieferer überliefern manchmal wortwörtlich und manchmal überliefern sie, was sie verstanden haben. Was meint ihr, wie oft das passiert? Was meint ihr, wie oft das passiert? Das merkst du, das ist eine ganz normale alltägliche Sache, aber es ist halt eine Fehlerquelle. Ja? Der hat mir gesagt, zusammengefasst meinte er damit das und das. Er sagt nicht wortwörtlich, er sagt, was er verstanden hat. Er sagt, ich habe verstanden, manchmal sagt er es auch direkt, ne? Ich habe verstanden, dass er das und das meint. Aber es muss nicht sein, das ist, kann sein, er meint was ganz anderes. Ja? Und deswegen, das sind halt Fehlerquellen und das zeigt eben, wie wichtig es ist, dass man alle Überlieferungen betrachtet zu einem bestimmten Thema. In dieser Version heißt es, er sagte, er meint den Propheten sallallahu alaihi wasallam, es hätte dir ausgereicht, mit beiden Händen auf den Boden zu schlagen und dann damit über dein Gesicht und die beiden Hände zu streichen. Seht ihr? Mit den beiden Händen auf den Boden zu schlagen, also einmal. und dann damit über dein Gesicht und die beiden Hände zu streichen. Hierin, also im Koran heißt es, فَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. Das heißt, streicht euch über eure Gesichter und eure Hände. Das heißt, die Gesichter erst und dann die Hände. Und in manchen Überlieferungen heißt es umgekehrt. Aber wenn man so macht im Koran, ist auf jeden Fall erstmal auf dem richtigen Weg. Hiernach erwähnt er den Rest des Hadithes. Ammar ibn Yasir sagte, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Tayammum zu vollziehen ist. Er ordnete mir an, einmal für das Gesicht und die beiden Hände zu schlagen. Er ordnete mir an, einmal. Seht ihr? Letzte Überlieferung. Ammar ibn Yasir berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, bis zu den Ellbogen. Aber die Überlieferung ist Munkar, wie ihr sehen könnt. Also zusammengefasst haben wir gesehen, dass in diesem ersten Unterkapitel über Tayammum die Frage war eigentlich, was war der Grund der Offenbarung und wie ist die Art und Weise, den Tayammum zu vollziehen. Aber es gibt noch viele Fragen, die offen sind. Und zwar, in welchen Fällen darf man den Tayammum vollziehen? Wie lange gilt der Tayammum? Und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt noch andere Begebenheiten, für das der Imam Abu Dawud rahimahullah eigene Unterkapitel gemacht hat. Und das nächste Mal, inshallah, ist Tayammum für Sesshafte. Das ist interessant und genau, weil die Überlieferungen, die wir gesehen haben, waren auf der Reise, als sie die Halskette verloren hatte. Da. Und Ammar und Umar radiallahu waren irgendwo unterwegs und ihnen ist das passiert. Wenn sie in der Stadt gewesen wären, hätten sie ja sich einfacher waschen können. Aber eben die Sache waren auf der Reise. Und die Frage ist, gilt das, was auf der Reise ist, auch für Sesshafte? Man würde vielleicht auf Anhieb sagen, warum denn nicht? Die Problematik ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Stadt Wasser gibt, ist halt sehr, sehr groß. Und die Frage ist eben, ob man trotzdem den Thermum, ob es im Fälle gibt, wo man den Thermum benutzen darf, anwenden darf oder nicht. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا